Strich überschwimmt das Land. Doch die Dämme werden brechen, wir werden es sehen. Was einst im Ruhm und Land zerstreute, im Nichts versinken, im Nichts untergehen. Seht ihr die Zeichen am Horizont? Ein Sturm zieht auf, doch fern ist der Sieg. Rottet euch zusammen zum großen Schlag. Greift zu den Waffen im Krieg. Heiliger Krieg. Krieg. Heiliger Krieg. Mit uns sei der Sieg. Die Legionen des Nordens schreiten tapfer voran, im Schutz der schwarzen Sonne, die über sie war. Die Vision für die Vision, ein Heer der Treue für die neue Ordnung. Auf dem Weg zur Macht. Tief in den Herzen auf das Banner verschworen, das einzige, was ihn noch blieb, voller Hoffnung in den neuen Morgen, voller Hoffnung in den Krieg. Heiliger Krieg. Krieg. Heiliger Krieg. Mit uns sei der Sieg. Das ist zu verteidigen gilt. Für die Zukunft muss es folgen. Für eine Nation, die Heimat zu bewahren, mit Schwert und Schild. Auch wenn ich fallen werde, Blut die Erde schränkt, mein Land in Schutz und das mir liegt. Meine Kameraden werden mir gedenken. Ich kann mein Leben im Krieg.